Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Business aus Leidenschaft. Mein Name ist Nadine, ich bin alleinerziehende Mama eines Sohnes mit frühkindlichem Autismus und bin hauptberuflich selbstständig als Fotografin. Mit meinem Podcast möchte ich dir einen Weg aufzeigen, wie du dein Leben und dein Business mit Leidenschaft führen kannst. Hallo und herzlich willkommen. Ich nutze hier gleich die allererste Aufnahme, um mich ein wenig vorzustellen. Und zwar, wie ihr im Eingangsintro schon gehört habt, mein Name ist Nadine. Ich bin zum Zeitpunkt des Podcastes, wir haben 2019, 36 Jahre alt, fast 37, oh weia, ich werde alt. Und ich habe einen Sohn von 7 Jahren, der hat frühkindlichen Autismus. Ich bin alleinerziehende Mama und bin Fotografin für Schwangere, Babys, Kinder und Familien seit 2012. Und ich habe schon länger überlegt, einen Podcast aufzunehmen. Mir wurde auch immer mal wieder gesagt, ich habe eine schöne Stimme und ich höre mich toll an. Und ich habe selber gedacht, okay, man ist ja immer so kritisch mit sich selbst und sieht das so nicht. Und man hört sich ja auch immer bei den Aufnahmen ganz anders. Aber mir wurde das immer mal wieder gesagt und dann habe ich überlegt und dann kam mir der Gedanke, ja gut, du hast ja auch was zu erzählen und in deinem Leben auch schon ein paar Herausforderungen gemeistert, warum eigentlich nicht? Es soll ja auch für andere hilfreich sein, was man sagt und das, was man bisher als hilfreich erfahren hat, soll man ja auch weitergeben, um einen anderen eine Unterstützung zu sein. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das mal und nehme mal so ein paar Folgen auf über mich und mein Leben und was mir so geholfen hat und möchte dazu auch gerne andere Leute interviewen. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt etwas nervös, weil das sozusagen jetzt so richtig verbindlich wird und das meine allererste Podcast-Folge ist, die online gehen wird. Aber man soll ja immer so ein bisschen über seinen Schatten springen und etwas machen, was man eigentlich sonst nie tun würde, also bevor man Angst hat, weil es dann immer so ist, dass man daraus stärker hervorgeht, weil das Gehirn sagt ja dann immer, siehst du hast es überlebt und schau mal, es war doch gar nicht so schlimm und du kannst das doch, beim nächsten Mal brauchst du gar nicht so viel Angst davor haben. Man geht also positiv und gestärkt daraus hervor und für mich ist dieser Podcast sozusagen, beziehungsweise diese Podcasts, so ein Berg, den ich die ganze Zeit immer vermieden habe und den ich nicht auf mich genommen habe und das möchte ich jetzt tun und freue mich über alle, die dabei sind, direkt hier bei der Willkommensaufnahme schon. Und grundsätzlich hinterlasst mir immer gerne Feedback, egal ob es jetzt Verbesserungsvorschläge sind, die ihr habt oder sonstiges. Lasst mir ruhig immer was da, damit ich einfach weiß, was kann ich besser machen, was findet ihr toll, weil das auch das ist, was mich motivieren wird, weiterzumachen und zu sehen, wie viel Zuhörer habe ich eigentlich und wie finden die das. Und grundsätzlich, wenn ihr irgendwas habt, wozu ihr gerne noch weiteres wissen möchtet, also schlagt mir gerne auch Themen vor, die euch interessieren. Und wenn ihr mich sucht, mich findet ihr auf Instagram unter Bambini Fotografie Krefeld. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören bei dieser allerersten Folge und wir hören uns dann bei den weiteren.